sagen Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Das wird jetzt die reguläre Folge. Ja, es sei denn, die wird auch so. Nee, die wird gut. Kurz. Also nein, die wird super, die Folge. Grüß Gott, die wird super, die Folge. Die wird super, die Folge. Ja, die wird super, die Folge. Nächste Woche werdet ihr völlig einen Krampf kriegen, aber diese Folge wird super. Super. Super. Und falls ihr euch fragt, warum, wir haben auch Fragen, aber wir geben euch nicht die Antwort auf die Frage, warum, aber wir haben jeder 7 Fragen notiert. Genau. Und die stellen wir uns einfach. Wir haben auf diesem Blatt. Genau, wir haben nämlich mal wieder das Thema Promi-Interview und da uns wieder kein Promi besucht hat, machen wir einfach quasi so eine Talkshow ohne Promi. Zwei Stühle, eine Meinung. Zwei Stühle, keine Meinung. Das ist... Oh, du hast doch bestimmt eine Meinung. Ja, ich habe meistens 3 Meinungen. Ja, umso besser. Ich hasse Meinungen. Also es passt doch alles super. Perfekt. Wollen wir es tatsächlich so machen, dass wir uns einfach gegenseitig die Fragen hin und her schmeißen, also Ping-Pong-mäßig. Wir fangen quasi mit Frage 1 an, dann mit Frage 1. Machen wir quasi mit Frage 1 das andere. Frage 1a und Frage 1z. Genau. Meine Güte. Oder halt andersrum. 1z, 1a, aber man macht doch immer von A bis Z. Ja gut, dann fange ich an. Ja, hau raus. Also, falls ihr mal irgendwann Fragen habt, schickt sie uns, dann machen wir auch mal wieder eine Fragenfolge mit euren Fragen. User-generated Content lieben wir. Genau. Kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben? Kann ich mir das vorstellen? Ja. Durchaus. Also, das ist, also man sollte da vielleicht Deutsch sprechen, das wird mir die Sache echt einfacher machen. Also Österreich wäre zum Beispiel eine Option. Ich sagte, dass man da Deutsch spricht. Ja, Österreich. Ich hatte so an den deutschsprachigen Teil Belgiens gedacht. Ja, oder Schweiz. Sie sprechen das falscher Dialekt. Nee, die Schweiz. Ja, aber du klingst gerade immer noch wie ein Österreicher. Ich rede kein Dialekt. Nein, du hast gerade nicht schon wieder die armen Österreicher verarscht. Alle 3, die uns zuhören. Die uns auch nur hören. Haben 3 Österreicher. Ich glaube, es gibt in Österreich so 3 Leute, die uns hören, einfach nur damit sie uns hassen können. Wenn Heinz, Christian und Jörg. Nee, der dritte ist tot. Jörg ist gestorben. Ja, aber Jochen hört uns noch. Jochen hört uns Heinz, noch. Heinz, Christian und Jochen. Ja, Heinz und Christian haben jetzt auch ganz viel Zeit. Ja. Also, deswegen, also ich könnte mir das, ich habe jetzt nicht solch enge Bindungen an Schland, dass ich krampfhaft hier wohnen muss. Und ich meine, wenn das... Und Belgien wäre dann quasi die Lösung für dein Steuerproblem. Nee. Wenn du dann deine Eigentumswohnung... Das wäre die Lösung für mein Deppenproblem. Ich meine, also das Deppenproblem in Deutschland wird ja an der blauen Säule sonntags nach 18 Uhr gemessen. Ja, und wo hast du dieses Deppenproblem nicht? Ich suche noch, aber ich habe jetzt nicht so das Problem. In der Schweiz wird's nicht gelöst, in Österreich auch nicht. Ja, die haben das erfunden, das Deppenproblem. Und in Belgien hast du ganz andere Probleme. Ja, aber da sind die Deppen halt, die sprechen da Holländisch und Französisch, also bekomme ich davon zumindest nichts mehr mit. Das ist ja, aber deutschsprachiger Bereich von Belgien ist der deutschsprachige Bereich von Belgien. Ja, klar, aber die haben da so, dass die haben andere Probleme, dass sie unterdrückt werden, das ist dann wieder super. Okay. Wie gesagt, also ich überlege noch, wie ich das Problem lösen könnte, aber das ist eine ernstzunehmende Option. Okay. Vielleicht marschiere ich auch irgendwo Argentinien. Hey. Super, die sprechen da zum Teil auch Deutsch. Ja, da müsstest du noch Spanisch können. Also im Fall. Mir Spanisch ist bastante mal, aber das würde ich hinbekommen. Ja, aber kannst du nicht vielleicht mit Englisch dich durchschlagen? Also so, keine Ahnung, Oregon? Wahrscheinlich auch, ja. Arkansas, Alaska soll sehr schön sein. Ja, Oregon, da hat es ganz viele deutschsprachige Kolonien. Na, perfekt. Ja. Perfekt, also die USA, ich komme. Ja. Ist Oregon nicht sogar Portland? Portland? Ja, da kannst du sogar Basketballkommentator bei den Trailblazers werden oder sowas. Deutschsprachige Basketballkommentatoren. Ja. Ich habe so viel Ahnung von Basketball, das wird ein Träumchen. Ja, du musst ja nur 3 Sachen wissen. Schrempf spielt nicht mehr, Nowitzki spielt nicht mehr. Und so eine richtig große deutsche Hoffnung wie Nowitzki haben wir gerade, glaube ich, nicht. Perfekt. Also, mehr musst du für die deutschen Zuschauer, glaube ich, auch nicht. Ja, genau. Also zumindest so ein großes Talent wie Nowitzki hat es gerade, glaube ich, aktuell nicht in der NBA. Ja, die sind alle unter 2 Meter groß, oder wie? Nee, ich glaube, die sind einfach nicht so bombastisch gut. Ach so. Zumindest bemerkt man noch keinen davon. Ja, okay. Dann müsste es dann eher Eishockey. Eishockey hat so ein paar gute Spieler aus Deutschland. Ja, okay, also Auswandern nach Oregon ist hier... Wobei Air Oregon ist jetzt nicht so die Eishockey-Ecke, glaube ich. Also, ja, dann halt nach Kanada. Ja, oder nach Florida. Keine Ahnung. Da sind mir zu viele Alligatoren, glaube ich. Ja, und Rentner halt. Ja. Ist ja widerlich. Ja, das ist in Tampa. In Tampa spielen sie auch Football und... Ja, okay. Alles okay. Ja, könnte ich dann den deutschsprachigen Kommentar da quasi machen fürs amerikanische Fernsehen. Genau. Das ist top. Ja. Perfekt. Ja, du musst ja keine Ahnung haben. Im Notfall moderierst du es ja für Leute, die nachts irgendwie Fernsehen. Ja, wahrscheinlich, haben. Ja, du, ich habe eine fußballbegeisterte Familie. Und wenn ich das so mitbekomme, wenn die samstags auf dem Sofa hocken, dann gibt es genau zwei Berufsgruppen, die keine Ahnung von Fußball haben. Die eine Berufsgruppe sind Schiedsrichter, die andere sind Fußballkommentatoren. Ja, also perfekt. Bekomme ich immer erzählt, dass die absolut keine Ahnung haben. Ja, also. Ja, genau. Perfekt. Also top, ich bin dafür echt vorbereitet. Okay. Gut, ich muss dann die Frage wahrscheinlich nicht beantworten, deswegen stell du mal deine. Ja, genau. Meine Frage ist, was der Berufswunsch des kleinen, ich meine des jungen Aushilfsjedis war. Des jungen Aushilfsjedis, das kommt auf die Jahreszeit an, beziehungsweise das Alter. Ja, was war so der erste? Boah. So der erste, an den du dich erinnern kannst. Also pointiert würde ich jetzt natürlich sagen Müllmann, weil die haben nur mittwochs gearbeitet. Hey, schon früher ein Sozialschmarotzer gewesen. Nö, entspannt. Nee, ich glaube, ich wollte als junger Hüpfer wollte ich Architekt werden. Okay. Architekt. Architekt. Das, wie? Ja, Architekt halt. Wie bist du drauf gekommen? Zeichnen, Sachen bauen, konstruieren. Okay. Ja, also ich war ja so ein Lego-Kind, das dann halt irgendwann nicht diese, also zu meiner Zeit hatte man noch nicht so diese Bausätze, sondern man bekam eine Kiste mit Lego und hat dann halt bauen können. Mhm. Und dann hat man halt, ja. Und dann Häuser gebaut. Bevorzugterweise. Genau. So Einfamilienhäuser oder? Nö, man hat ganz viel gebaut. Und natürlich habe ich Raumschiffe gebaut. Aha. Und ja. Du wärst also der erste Architekt-Astronaut. Ja, wahrscheinlich eins. Quasi, oder Architekt-Raumfahrtingenieur. Und in meinem Viertklassen-Heftchen steht auch drin, dass ich gern Leichtathlet geworden wäre. Weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt gerade tatsächlich Leichtathletik schon gemacht habe. Okay. Ja, so früh schon? Ja, in der vierten Klasse habe ich, in Anführungszeichen, Langstrecke. 200 Meter. Nee, aber schon so ein bisschen Kondition, Ausdauer gemacht. Und ja, ich war ja damals schon nicht der große Riese. Dementsprechend ist Weitsprung, Hochsprung und alles, was mit Springen und Co. zu tun hat, nicht so das Große. Aber auf der langen Strecke war ich dann durchaus, also die Kondition hatte ich. Mhm, okay. Die Ausdauer, das ging. Ja, okay. Und mit Heftchen meinst du diese Freundschaftsbüchlein, oder? Nee, wir hatten tatsächlich zur vierten Klasse so eine Abschlusszeitung quasi gemacht. Wo jeder reingeschrieben hat. Und ich glaube, Architekt, ja, Pilot wollte man natürlich werden als Kind auch. Das war natürlich nicht groß, aber ansonsten. Ja. Also so Freundschaftsbücher hattet ihr nicht? Oder hast du da auch als Leichtathlet reingeschrieben? Doch, das hatten wir auch. Und natürlich, ja, ich meine, ganz arg früh, wie gesagt, angefangen habe ich ja mal irgendwann mit einem Kassettenrekorder und einer Aufnahmetaste. Und dementsprechend, Radio wäre natürlich immer der Traum gewesen. Also, okay. Aber das ist nichts, was ich jetzt so als junger Hüpfer nur hatte, sondern das hatte ich eigentlich immer. Radio war eigentlich immer die Herausforderung. Okay. Da hatte ich eigentlich immer Spaß dran gehabt. Mhm. Also selbst heute, falls jetzt ein Radiosender zuhört und sagt, hier, der junge Mann sollte nicht Digitalmarketing machen, der sollte zu uns ins Radio kommen und bei uns moderieren, wir bewerfen ihn noch mit Arsch voll Geld. mit Festanstellungen. Klar! Das gibt's nur leider nicht. Meine Damen und Herren, diese Laberbacke ist zu haben. Nee, tatsächlich, Radio war ja eins der Dinge, die zum Beispiel, also warum ich nicht Architekt geworden bin, ist schnell erklärt. Du brauchst ein Abi mit 1,0 oder 1,1 oder sowas. Puh. Also da war ein Numerus Clausus drauf, der war jenseits von Gut und Böse, dementsprechend war für mich nichts. Mhm. Und Radio war tatsächlich noch so ein Thema für sich. Das gab, also die dahingehenden Wege waren irgendwie, dass du über ein Praktikum und ein Volo dann dich da reinfuchst und am besten aber eigentlich schon eine journalistische Ausbildung ist Grundlage im Sinne von Studium. Das heißt, auf Deutsch, du studierst und dann machst du quasi das, was du auch bei einem Pressejournalisten machst, nämlich Praktika und Volo. Ja. Und dann gehst du quasi mit dem, was du dann im Volo produziert hast, hausieren und sagst, hier, das ist mein Tape, damit das kann ich vorweisen und dann suchst du halt Station. Aber du wirst da auch mal ganz, ganz selten nur fest angestellt und das ist nicht so meins. Ich bin ein Fan von Festanstellungen. Mhm. Ja, gefühltes Radio noch eine Stufe härter reinzukommen fest als Zeitung, oder? Weiß ich nicht. Ich kann nur von Zeitungen berichten, dass Zeitungen, also ich habe ja ein Volo absolviert. Ich habe ja ein Volo bei einem Verband absolviert. Mhm. Und fast alle Zeitungen, die bei denen ich mich dann beworben habe, haben gesagt, ja, sie können gern bei uns anfangen, wenn sie ein Volo von der Zeitung vorzuweisen haben. Das heißt auf Deutsch, um Pressejournalist zu werden, solltest du ein Pressevolontariat haben bei einer Zeitung. Das heißt, die wollen, dass du möglichst im eigenen Dünkel, im eigenen Saft schon ewig 3 Tage geschmort hast. Ja. Das ist einfach Dünkel. Ja. Da geht's einfach um Dünkel. Da geht's nicht darum, dass du das kannst, was du machst, sondern darum, dass du quasi einen Dünkel mitbringst, dass du quasi das, was du machst, dann tatsächlich gelitten hast, wie die Leute gelitten haben. Mhm. Wobei, ich schaue mir ja häufiger mal Lebensläufe von Journalisten tatsächlich an. Also es passiert immer mal wieder, weil ich auf Twitter irgendwie über einen Account gestolpert bin und es zufällig ein Journalist ist mal wieder. Wenn ich mir deren CVs anschaue, das ist immer total putzig. Das ist dann irgendwie Studium, dann freie Mitarbeit, erstmal 10 Jahre irgendwie freier Mitarbeiter für verschiedene Zeitungen überhaupt, bis sie ein Volo bekommen haben. Das heißt, die Leute sind irgendwie Anfang 30 und kriegen dann erst ihr schmales Volontärsgehalt. Also da musst du richtig lange im eigenen Saft schmoren. Ja, mir hat mal ein Zeitungschef für ein Volo, ich habe mich auch auf Volos beworben, und mir hat mal ein Zeitungschef auf ein Volo angeboten, ja, für 1.000er. Also brutto. Ja, ja, das ist frech. Er ging natürlich davon aus, dass ich ein eigenes Auto von den 1.000 im Monat noch betreibe. Und natürlich die kompletten Spesen damit auch selbst bezahle. Also sprich, Benzin geht natürlich auf meine Kasse. Das heißt, du hättest da quasi für einen schmalen Taler, für was weiß ich, keine Ahnung, 300 Euro Kost und Logis wahrscheinlich finanzieren müssen. Du hättest also weil essen musst du noch, du brauchst ein Auto, du brauchst das Auto auch versichern. Ja, genau, du musst noch irgendwo wohnen. Musst noch irgendwo wohnen, ja, also er wollte am besten im Auto. Er wollte am liebsten jemanden, der studiert hat, eigentlich schon schreiben kann. Ja, genau, während des Studiums als Freier. Genau, aber jetzt dann für einen Hungerlohn arbeitet. Und wer während dem Studium sich finanzieren musste und quasi nebenbei arbeiten musste, der hätte das dann auch nicht hingekriegt. Also. Ja. Ja, es ist schön. Also das druckende Gewerbe zahlt insgesamt sehr interessant. Ja, das Interessante daran war vor allem, also im Grunde kannst du da quasi nur so reiche Mutter und so reiche Söhnchen und reiche Töchterchen, die noch zu Hause wohnen, nehmen, die aber während des Studiums quasi zu Hause geblieben sind. Ja. Und dann aber wirklich gut betucht auch sind, weil das musst du dir leisten können, da zu arbeiten. Ja, genau, oder ja. Und ich glaube, wenn du mit dem Volo aber irgendwo aufschlägst und sagst, hier, ich habe ein Volo von dem in dem Magazin, also das ist so eine Wurfsendung, die du kostenlos ins Haus kriegst. Ja. Ich glaube, wenn du da anfängst und sagst, ja, ich habe da ein Volo gemacht, dann gucken dich auch die Journalisten an und sagen, Mitleid. Ja, du, ich glaube, selbst wenn du sagst, ich habe mein Volo beispielsweise, na gut, hier beste Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten, die haben eine gewisse überregionale Bedeutung, aber ich sage, wenn ich jetzt angekommen wäre und hätte gesagt, ich habe mein Volo bei der Rhein-Sieg-Rundschau gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich in Stuttgart bei den Stuttgarter Nachrichten beworben hätte, danach auch gehört bekommen, mit Rhein-Sieg, was? Nie gehört. Ja, wo? Was ist das überhaupt für eine Klitsche? Ja gut, die hätten ja recherchiert. Journalisten, die recherchieren. Mein Name ist Klaas Relotius, ich recherchiere. Ich war vor Ort für Sie. Nein, ja, Journalisten das recherchieren. Das berühmte Leverkusen im Ruhrpott, ich war doch. Nein, Journalisten recherchieren ja, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass sie das recherchieren. Na doch, die würden wahrscheinlich recherchieren, wie irrelevant ist diese Zeitung eigentlich. Ja. Ja, die würden beim Mittagessen einfach einheben und sagen, was, wie, wo war der, was? Das hat schon mal jemand gehört. Kennt das jemand? Günther Stadtanzeiger. Dumont, nee, wollen wir nicht. Ja, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Oder wollen wir über deinen Berufswunsch noch reden? Nee, wir schauen erstmal, wie weit wir so durchkommen. Und wenn wir dann auch Bock haben, beantworten wir uns unsere Fragen auch noch selber. Okay, gibt es ein Video, das dich immer zum Lachen bringt, egal wie oft du es guckst? Oh Gott. Gibt es ein... Da... Ich bin sowas von nicht der Videoclip-Mensch. Das kann ja ein Film sein. Kann ja ein Film sein, den du guckst, der dich zum Lachen bringt. So Leben des Brian? Finde ich, den finde ich in der Tat stellenweise zu klamaukig. Ritter der Kokosnuss? Habe ich nicht geschaut. Mit Monty Python bekommst du mich hier jetzt sowieso nicht. Gucken. Monty Python ist mir ein bisschen zu sehr over the top. Doch, was mich immer zum Lachen bringt, ist Asterix erobert Rom. Also, der funktioniert immer. Das ist auch, ich bin der Meinung, es ist der beste Asterix-Film aller Zeiten. Das ist der mit dem Passierschein A38. Ja. Und es ist das, wo Obelix den Speer schleudert und er einmal um die Welt flattert und dann wieder ankommt und dann dieser Läufer aus dem anderen Wettbewerb plötzlich vor diesem Speer weglaufen muss. Und du sitzt davor und du denkst dir irgendwann, warum springt er nicht einfach zur Seite? Aber es ist so göttlich und witzig. Und es sind eigentlich schon so diese detailverliebten Kleinigkeiten, wie dieser römische Beamte, der sie begleitet, um zu überprüfen, dass er wirklich alles macht. Wie der läuft immer mit diesem vor- und zurückwippenden Kopf. Das ist so witzig, da kann ich mich wegschmeißen. Okay, dann haben wir da schon einen Film. Der funktioniert immer. Okay, ja, perfekt. Genau, also im Prinzip, du musst einfach nur Passierschein A38 sagen und... Ja, das funktioniert. Da herrlich. Ist Schwung in der Kiste. Kiste, Schwung. Lass das! Deine nächste Frage. Oh, ich will hier weg. Das ist eine 2.1, 2.2 Frage. Ja. Es ist nämlich, wie wäre dein Künstlername? Erstens, als Krimi-Autor und zweitens, als Pornodarsteller. Als Krimi-Autor würde ich wahrscheinlich den Aushilfsjedi weiterhin als Pseudonym behalten. Okay. Oder ich würde meinen Rappernamen wieder nehmen, Nemi Miller. Hat ja auch was. Miller ist ja auch schon so ein Autorenname. Ja, das ist so, das ist dann so die amerikanische Politthriller-Ecke dann. Und als Pornodarsteller würde ich wahrscheinlich Conny Fuchs heißen. So. Conny Fuchs? Ja, Conny Fuchs. Weil Dachs gibt's schon. Ja, aber dann müsstest du doch rothaarig für sein, oder? Ja, Conny Dachs ist auch nicht grauhaarig. Wir sind inzwischen schon. Siehst du. Inzwischen schon. Gut, ja. Okay. Ja, das ging erfreulich schnell. Ich dachte, du könntest noch was zur Genese erzählen. Nein. Wie werden Pornonamen gewählt? Ich glaube, die wählt man irgendwie nach ist schon mal irgendwie und ist schon mal irgendwie und dann baut man das zusammen. Keine Ahnung. Ich dachte, es sind Talking Names. Eigentlich immer, oder? Also Gina Wild ist doch das klassische Beispiel eines Talking Names. Eines sprechenden Namens. Ja, ich glaube, es gibt dann verschiedene Ginas, die dann irgendwie Gina heißen und dann gibt's halt Wild, dies, das, tralala. Blond, Black, was weiß ich. Okay. Und dann irgendwie Brooke, was weiß ich, und Marilyn, was weiß ich, und... Ja, komm, also Marilyn Wild wäre doch auch ein geiler Pornoname für dich, oder? Nein. Nicht? Wenn es eine persönliche Flagge für dich gäbe, wie würde sie aussehen? Also wie sehe die Flagge von Zeilenende Land aus? Ah, die Flagge von Zeilenende Land würde im Unterschied zur deutschen heraldisch und vexillologisch korrekt sein. Ja, okay. Weil die deutsche Flagge böse ist, schwarz, rot, gold. Und die Regel sagt, nicht Farbe auf Farbe und schwarz und rot sind Farben. Ist ganz böse. Also das würde es in meiner Flagge nicht geben. Okay. Wahrscheinlich wäre meine Flagge irgendwie... Ist weiß auch eine Farbe? Weiß ist ein Metall. Okay. Also es gibt es gibt zwei Metalle und das gilt sowohl in der Flaggenkunde als auch in der Wappenkunde. Weiß und Gelb sind Silber und Gold und der Rest sind Farben. Mhm. Und so viele verschiedene Farben gibt es dann auch nicht, die man. Ja, Rot könnte ja Kupfer sein. Wird als Farbe gewertet. Könnte aber auch Kupfer sein. Rot, Blau, Kupfer ist kein Metall. Was ist denn Kupfer dann? Kupfer ist doch kein Metall. Metalle sind wertvolle Dinge. Frag mal in der IT nach, ob Kupfer nicht doch irgendwie so viel liegt. Bei uns, nein, das würde ich sagen, nicht zur IT. Stroh. Flagge. Meine persönliche Flagge. Frag mal der Telekom nach, die kriegen alles durch Kupfer durch. Also ich glaube, sie wäre einfarbig. Das ist, damit es nicht, okay, nicht so kompliziert ist. Also wahrscheinlich irgendwie schwarz. Schwarz und dann irgendein Muster drauf noch, oder? Ja, vielleicht noch so ein Wappen. Okay. So ein Set, wie Zorro. Mhm. Aber als besonderer Witz, das Set auch in schwarz. Es wäre schwarzes Set auf schwarzem Grund, glaube ich. Und ich würde wahrscheinlich Menschen verklagen, die behaupten, dass die Flagge von Zeilenende Land schwarz ist. Sondern ich würde darauf bestehen, dass es ein schwarzes Set auf schwarzem Grund ist. Wir reden jetzt von jeweils RGB-technisch der identischen Farbe. Ja. Ja, es wäre 0000001. Also es wäre kein perfektes Schwarz. 0000001. Du meinst 01001? Nee. Das wäre ja dann ein ganz leichtes, ganz schwarz-grau. Eine ganz kleine Nuance ins Blaue rein. Ah, okay. Ne? Also wirklich komplett kein Rot, komplett. Aber beide die gleiche Farbe. Ja. Das wäre elementar wichtig, aber es müsste aber es ist ein Z drauf. Also es ist ein blau-schwarzes Z auf blau-schwarzem Grund. Ja, quasi. Also wobei ich nicht so weit gehen würde, Hashtag 000001 als schwarz-blau zu bezeichnen. Nee, aber ein blau-schwarz. Ich glaube auch kein blau-schwarz. Ich glaube, wenn man beide Farben nebeneinander halten würde, würde man keinen Unterschied sehen. Kein blau-schimmerndes Schwarz. Ja, weißt du schon. Ja. Also einfach nur so aus. Es wäre aus Prinzip diese eine Ticken ins Blaue rein, wie es halt auch ein schwarzes Set auf schwarzem Grund ist. Weil das wäre einfach witzig. Wenn du dich über solche Nichtigkeiten echauffieren könntest, wie ihr habt meine Flagge falsch dargestellt. Wo ist denn das schwarze Z? Weißt du, so Wikipedia einfach einmal die Woche einen bösen Brief schreiben. Es ist immer noch falsch dargestellt. Man sieht das schwarze Z gar nicht. Gott, ich hätte so viel Spaß mit dieser Flagge. Ja, also eine Trollflagge. Schön. Ja. Oh, herrlich. Genau. Meine nächste Frage. Wenn du nur noch ein Wort zum Fluchen benutzen dürftest, welches wäre es? Fuck. Die Allzweckwaffe, oder? Naja, fluchen im Sinne von jemanden bezeichnen oder fluchen im Sinne von über irgendwas schimpfen? Sowohl als auch. Fuck. Ja. Ja. Okay. Ja, wie kannst auch jemanden, du das? Du kannst ja auch jemanden du fuck nennen. Also. Du fuck. Nein, ja, ich würde es deswegen nehmen, weil es international... Nee, ich meine, es wäre ja international tauglich. Deswegen würde ich es nehmen. Okay. So häufig benutze ich das nicht, aber es wäre halt... Du musst das ja sprachlogistisch denken. Du musst das ja ökonomisch denken. Du musst ja denken, wenn du nur noch ein Wort benutzen dürftest, du müsstest es ja international verwenden können. Sonst ja. Na gut, aber ich meine, du kannst ja Menschen auch auf Deutsch irgendwie anpöbeln. Ja, aber mach das mal in Spanien. Das klappt nicht. Ja, doch. Nee. Du kannst es ja danach erklären. Übrigens, ich habe dich gerade angepöbelt. Nee. Nee. Du könntest es in dein Google Translate ansprechen und dem dann das Smartphone vor die Nase halten. Also fluchen im Sinne von über irgendetwas fluchen, dass es schlimm ist, da wäre natürlich auch noch gut über Matsch eine Option, aber das sind zwei Worte. Das wäre ja okay. Na gut, also ein Wort, ja, ein Ausdruck. Ja. Siehst du, da hat meine Fragenredaktion versagt, dass sie mich auf diesen eklatanten Fehler nicht hingewiesen haben, das jetzt hier instantan korrigiert. Gut, wenn du eine lästige Angewohnheit sofort loswerden könntest, welche wäre es? Ich mag alle meine lästigen Angewohnheiten eigentlich. Ja, dann ist es ja keine lästige Angewohnheit, das ist eine Angewohnheit. Lästig ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, manche Menschen finden das lästig, dass wenn sie mit mir einen trinken gehen, dass ich hin und wieder nach draußen verschwinden muss, weil das keine Raucherlokalität ist, wo wir uns hinein verlaufen haben. Ja. Oder dass ich irgendwie so, keine Ahnung, die letzte Viertelstunde einer Besprechung schon mal ein bisschen hibbelig werde, wenn diese Besprechung schon 2 Stunden gedauert hat, weil ich dringend Nikotinnachschub brauche. Meine Kolleginnen finden es meistens relativ lustig, dass ich selbst Gespräche führe, aber ich glaube, manchmal nervt es sie auch und dann finden sie es lästig. Okay. Aber ich finde das alles nicht lästig. Ich glaube, ich habe keine lästigen Eigenschaften. Also Eigenschaften, die ich als lästig empfinde, das sind Features. Okay. Gut. Das ist dann. Ich bin über die Zeit hinaus. Wir hatten die Frage, glaube ich, schon in ähnlicher Form schon mal gestellt und du hast dich da schon damals auch so rausgefunden. Nein, das hat. Doch. Das hat nichts mit rausbinden zu tun. Ich habe es einfach mittlerweile zur Kenntnis genommen und abgeheftet, dass ich einen interessanten Charakter habe. Okay. Und mit dem arbeite ich jetzt einfach. Das ist mir zu lästig, darüber nachzudenken. Weißt du, wenn ich irgendwie was abschaffe, dann poppt irgendwie eine neue Eigenschaft auf, mit der ich jetzt irgendwie erstmal klar werden kommen muss. Keine Ahnung, wenn ich jetzt aufhören würde zu rauchen, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie anfangen zu saufen wie ein Loch. Ach, na, das tue ich eh schon. So, wir haben hier Patch 2.0. Die Fixes 2.1, 2.2, 2.3 fixen die Bugs, die wir mit 2.0 jetzt eingeführt haben. Ja, genau. So nach dem Prinzip. Du hast es verstanden. Also nein, will ich nicht ändern. Will ich bleiben, wie ich bin, Brudi. Es hat noch nicht gepiepst, oder? Nee, es hat noch nicht gepiepst. Gut. Ja, dann bin ich wieder dran, ne? Ja, also es blinkt nicht, darum geht's ja. Achso, das piepst gar nicht. Es würde blinken. Wenn die Batterie alle ist, würde es blinken. Wenn die Batterie alle ist, dann schaltet sich's ab, glaube ich. Aber erst blinkt. Achso, ja. Also wenn sie fast leer ist. Genau. Also, Frage? I get it. Wenn ich dich nachts um 3 wecken würde, über welches Thema könntest du spontan einen Vortrag halten? Oh, die Frage hatte ich auch habe ich auch in der Liste gesehen, Das ist die einzige Frage, die ich mir nicht aus diversen Listen zusammen gegoogelt habe, sondern mir selber überlegt habe. Jetzt mal. Wahrscheinlich könnte ich dir die Systemtheorie von Luhmann entspannt erklären. Also ein Impulsvortrag. Ich habe dir die gleiche Frage, glaube ich, auch schon mal gestellt, deswegen habe ich sie nicht genommen. Echt? Ja. Siehst du mal, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine. Worüber reden wir gerade? Ich überlege gerade, worüber könnte ich dir tatsächlich nachts. Okay. Wahrscheinlich könnte ich dir die Schönheit der Episode 1 bis 3 ausprügeln, verbal. Indem ich einfach nur erkläre, warum Midi-Chlorianer der letzte Bullshit sind. Ansonsten, worüber könnte ich einen Vortrag halten? Über das Rollenmodell, über das Normative und das andere quasi? Deskriptiv. Deskriptiv, ja. Okay. Über die Rollenmodelle. Ist das noch so tief in dir drin? Im Zweifel kriege ich das hin. Okay. Im Notfall könnte ich dir Krisenexperimente erklären, also Milgram und solche Sachen, ne? Genau. Solche Sachen. Ach so, nachts um 3? Ansonsten könnte ich dir, wenn du mich nachts um 3 wecken würdest und mich fragen, beispielsweise kannst du mir was Politikwissenschaftliches erklären, könnte ich dir zum Beispiel den Afghanistan-Krieg erklären. Cool. Ja. Das wäre nicht so schwer. Also und zwar nach konstruktivistischen Maßstäben, Theorien der internationalen Beziehung. Gesundheit. Das kriege ich noch hin, weil das war tatsächlich so das, was mich gehuckt hat, was mich dazu gebracht hat, dann tatsächlich eine IB-Arbeit zu schreiben. Meine Magisterarbeit ist ja Wollte gerade fragen, das war doch Thema, Afghanistan-Krieg war doch Thema deiner. Nein, meine Magisterarbeit habe ich über den Irakkrieg geschrieben. Ah, okay. Ja. Anderer Krieg, gleiche Weltregion, gleicher Anlass. Nee. Doch, kolonialistische Bestrebungen der Amerikaner. Nee. Sorry, linke Beißreflexe. nee, und witzigerweise auch unterschiedliches Verhalten in der Theorieerklärung, weil während man quasi beim Irakkrieg auch noch so ein bisschen so einen positiven Blick auf die USA hatte, beim Afghanistan-Krieg noch so einen positiven Blick auf die USA hatte, hatte man das beim Irakkrieg so überhaupt nicht mehr. Da war dann das Rally Round the Flag schon vorbei, so. Kredit verspielt. Okay. Krieg, schön, juhu. Nee, gab's nicht. Also es gab auch keine Erklärungsvariablen dafür. Das war ja tatsächlich eines der elementaren. Okay. Ja, aber ich find's, spannend. Seit wie vielen Jahren bist du aus dem Studium raus? Ich habe 2010 mein Studium abgeschlossen. Das heißt, nach 9 Jahren bist du immer noch so firm drin, dass du dir spontan einen Impulsvortrag zu Themen aus deinem Studium zutraust. Ja, im Zweifel schon. Also ich glaube, zu ein paar Sachen schon, weil im Grunde ist es ja so, wenn die Frage kommen täte, also ja, auch zu Framing kriege ich ihn nur von was gedengelt oder zu Rational Choice. Die Frage ist ja immer die, was trägst du vor? Erklärst du das, was du da erklärst? Oder wirst du abgefragt, also machst du eine mündliche Prüfung zu irgendwas, was du... Ja. Also Das ist also das Ding, weil du entwickelst ja auch deine Theorie selber weiter so ein bisschen. Du adaptierst ja auch die Theorie für dich selbst so ein bisschen. Und dementsprechend erklären könnte ich es schon. Es ist ja das, was wir schon zigmal besprochen haben. Die berühmt-berüchtigte Frage ist, der Siebenjährige Krieg der Erste Weltkrieg gewesen, eigentlich. Und du hattest es ja an einem einzigen Punkt festgemacht, ansonsten, wenn du dieses eine Phänomen rausnimmst, war es das. Dann kannst du das doch als Ersten Weltkrieg bezeichnen, den Siebenjährigen Krieg. Wenn du den Faktor rausnimmst, dass auf anderen Kontinenten eigentlich fast ausschließlich Kolonien gekämpft haben, also sprich, dass es doch europäische Staaten waren, die aber auf anderen Kontinenten gekämpft haben, während der Erste Weltkrieg ja der erste Krieg war, in dem die USA dann quasi mit europäischen Mächten zusammen gekuschelt haben. Ja, genau, müsste ich mich aber auch nochmal einlesen, um da heute nochmal was fundiertes zu sagen. Genau, aber ich erinnere mich düster, dass das mein Punkt war, ja. Genau, da kann man da auch wunderbar diskutieren. Und ich glaube, das kriegst du aber auch noch aus dem Studium zusammen, wie halt der Siebenjährige Krieg sich zusammengesetzt hat, teilweise. Also der hat in meinem Studium eigentlich so gar keine Rolle gespielt. Echt? Nicht? Nö. Okay. Du kriegst im Geschichtsstudium, im klassischen, kriegst du auch gar nicht so Überblick über einmal kollektiv Weltgeschichte. Also wenn ich dir kurz überlegen, Vorlesungen habe ich in alter Geschichte war da weiß ich gar nicht mehr, was ich für eine Vorlesung besucht habe. Das war irgendein Spezial, da ging es irgendwie griechische Demokratiegeschichte oder so, müsste es gewesen sein. Glaube ich, in mittelalterliche Geschichte habe ich Universitätsgeschichte gehört. Da ging es die Universität von Bologna bis dann im Hochmittelalter, wie sich das ausdifferenziert hat. In neuerer Geschichte habe ich eine Vorlesung zur Wirtschaftsgeschichte gehört. Da ging es um Globalisierungsbacklash zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Wie Handelsbeziehungen sich erst aufgebaut haben und dann wieder massiv abgebaut worden sind. Und das letzten Endes der Grund dafür war, dass wir uns alle wieder auf die Rübe gehaut haben. Das waren die Vorlesungen in Köln. Dann habe ich noch mal was zu griechischer Geschichte, dann zu Alexander dem Großen gehört, eine Vorlesung. Und aber der große Gesamtüberblick hat da gefehlt. Ja, also beispielsweise. Und dann Seminare sind ja eh immer so. Da kümmert man sich dann um so Spezialfälle wie, weiß ich nicht, und hast du nicht gesehen. Habsburger Monarchie, Neo-Absolutismus, das ist so die Zeit nach 1848 gewesen. Okay. Restauration, solchen Kram macht man. So dieses, was du aus den klassischen Gesellschaftswissenschaften kennst, diese Überblicksveranstaltungen, die du irgendwie mal hast, die gab's in meinem Geschichtsstudium beispielsweise gar nicht. Ich habe zum Beispiel die Geschichte der Weimarer Republik mal irgendwann besucht gehabt. Die endet dann aber auch tatsächlich 33, also. Ja klar, und na gut, ich meine, so eine Vorlesung, die Geschichte der Weimarer Republik ist ja ideengeschichtlich durchaus noch interessant. Da kannst du ganz viel, für einen Politikwissenschaftler steckt da ganz viel drin. Ja klar, deswegen haben wir so machen dürfen. Ja. Deswegen war es ja so spaßig. Nee, aber ich überlege gerade, also ja klar, Rollentheorie, Politikwissenschaftstheorie, also politische Theorien kriege ich im Notfall noch gedengelt. Ja, Spillover-Effekt in Dingen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie popkulturell was vortragen könnte. Um jetzt einfach nochmal auf die Frage zurückzugehen. Ja, ich glaube, wie gesagt, popkulturell kriegen wir das auch noch hin. Ja. Ich könnte die Schönheit und die Dummheit von Total War erklären. Ja, und die letztendgültliche Tragik, dass es in der Zwischenzeit sogar Spiele gibt, die noch tiefer gehen. Es gibt nämlich in der Zwischenzeit Spiele, da steuerst du tatsächlich Kommandos und Truppen, die du auf einer Weltkarte steuerst. Okay. Dann steuerst du, dann machst du die taktische Missionskarte, das heißt, auf Deutsch, du sagst, ihr geht da lang, ihr geht da lang, ihr geht da lang, und dann sprichst du sogar noch ins Feld rein und steuerst einen Soldaten. Okay. Krasser Scheiß. Ja, ja. Alter. Das ist also so der nächste Schrei. Geiler Scheiß. Ja, da kann man einiges erwarten. Ja. So, fünfte Frage. Du bist ein Superschurke. Wie sieht dein Hauptgott hier aus? Und jetzt sag nicht, es ist ein schwarzes Z in einem schwarzen Bereich. Nein, es ist eine schwarze Höhle mit lauter schwarzen Einrichtungsgegenständen. Oh Gott, ich bin ein Superschurke. Das ist schön, dass du in mir keinen Helden siehst. Die Heldenrolle würde ich auch gar nicht haben wollen. Ich hab dich in der Batman-Geschichte. Ich würde mich... Ich hab dich zu Michael Keaton gemacht. Ja, zu Batman, also ja, in der letzten Folge. Ja, ich weiß. Ich würde mich aber trotzdem als Superschurke eher bewerben wollen, glaube ich. Also es wäre definitiv... Gott, ich wäre so ein... Ja, die Frage ist ja die, ist es was Unterirdisches? Ist es was unter dem Meer? Ist es was im Weltraum? Oder ist es was auf dem Planeten überirdisch? Ja. Und wie dann? Also es ist definitiv was Steampunkiges. Okay. Also so ein bisschen viktorianisch angehaucht und mit Dampfmaschinen, aber schon mit coolem Shit. Also so dampfgetriebene Computer oder sowas, ne? Okay. Also nicht der klassische Sherlock Holmes, sondern sowas Cooles. Ich glaube, es wäre im Weltraum, so in einer Erdumlaufbahn. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir Dampfraketen ins Weltall bekommen. aber das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern das muss sich der Autor überlegen, der das Drehbuch zu dem Ganzen schreibt. Mhm. Ja, und dann wäre das schwer. Glaube ich, das wäre so eine Sphäre, also so eine Kugel. Mhm. Ja, doch, ich glaube, es wäre so eine Kugel, die wird dann auch so voll cool aussehen, so Messingfarben mit lauter Beschlägen und Nieten und so großen gewölbten Guckfenstern, mhm. so ähnlich wie die Dinger sind, die irgendwann über dem Stuttgarter Hauptbahnhof sein sollen. ja. Ne, und da in der Mitte dann halt irgendwie riesige Dampfmaschinen und so Terminals und Bücherregale und ja, und coole Sessel mit Polstern. Und dann laufe ich da irgendwie in meinem Frack durch und will dann meinen Blitzdingsgenerator einsetzen, um damit Städte zu zerstören. Aus dem Orbit heraus. Okay. Ja. Und dann kommt Sherlock Holmes irgendwie dazwischen. Und du hast dann so diesen, was war's, DC Legends Style. Mm. Nur eben steampunkig durch das Weltall rasend. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen steampunkig angehaucht. Den bin ich gerade ein. Und er trug ja auch immer so einen Mantel zumindest. So ja. Einen Frack oder einen Mantel. Genau. Ja, es wäre so, wobei, ja, es wäre so, von der Optik her, Doctor Who ist eigentlich noch näher dran. Okay. Gab's auch, ich weiß gar nicht, das war eine von den Matt Smith Staffeln, die hatten auch ein sehr steampunkiges Intro. Mit Uhren, Ziffernblättern, die sich gedreht haben und all sowas. Es ging so in die Optik eher mehr rein. Aber ja, so in die Richtung wird das halt aussehen. Sehr, sehr viktorianisch, sehr dampfmaschinig, Messing, okay. Schalter, Hebel. Also die Computer auch wirklich nicht mit Tasten, sondern wirklich so mit Hebeln mit so großen Knöpfen, die man bedienen kann. Mhm. Oh, ich würde es lieben. Okay, ja, du wärst ein Superschurke. Schön. Fünfte Frage von dir. Was kannst du an mir nicht leiden? Boah. Boah, du hast in der gleichen Liste geschaut. Ich hatte drei Listen auf. Ja, ich auch. Du hast ja in der Liste geschaut, die ich. Du hast aber oben geschaut bei den Partnerfragen. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, manchmal deine Ultraschweigsamkeit. Ich glaube, deine Ultraschweigsamkeit ist manchmal unheimlich anstrengend. Dass du schweigen kannst, das ist gerade, wo du denkst, kann der mich mal stoppen, unterbrechen oder sonst irgendwas? Ja, jetzt am Mikrofon ist das natürlich bescheuert, wenn du machst dich gerade tot. Jetzt ist es nicht witzig. Da ist doch der Witz ist das durch. Ist schön, okay. Nee, weil jetzt habe ich ja die Macht, die nächste Frage zu stellen. Ich habe die Macht. Das ist nicht Grayskull. Ich habe mir echt diese sympathischeren Fragen rausgesucht. Ich fand die bislang auch sehr sympathisch. Gut, ich ziehe jetzt noch eine Frage vor, weil ich nehme jetzt die Frage 7 als Frage 6, weil die Frage 6 dann durchaus vielleicht noch ein bisschen mehr Material bietet. Okay, ja. Und die Frage 7 eher witzig ist. Beziehungsweise witzig in ihrem Kontext. Wen vermisst du gerade? Und diese Frage stammt aus einer Liste, in der auch findest du meinen Arsch geil? Als passende Frage an einen guten Freund stand. Ich finde, das ist eine legitime Frage, die man sich unter Freunden stellen darf, das mit dem Arsch. Ich fand die Wortwahl geil. Etwas irritierend. Aber gut, wen vermisst du gerade? Den Moritz, weil er nicht da ist und ich mir Sorgen mache, dass er Unfug anstellt. Okay, wenn Moritz nicht hier wäre, wen würdest du dann gerade vermissen? Dann würde ich ihn erst recht vermissen. Weil er gar nicht da ist. Tatsächlich, du hast eine feste Bindung zu diesem Kater in der Zwischenzeit? Ja, ich bin sein Patenonkel. Also, das ist auch immer der beste Mitbewohner, über den du da quasi auf Twitter schreibst. Der könnte potenziell zuhören, weil er in der Küche ist, deshalb will ich das nicht zugeben. Der Kater hört zu. Na gut. Nein, der beste Mitbewohner. Achso. Der beste Mitbewohner aller Zeiten. Wen vermisse ich? Ich bin ja sowas. Keine Ahnung, wenn Menschen weg sind, sind sie weg. Okay. Da ich bin sowas von nicht. Deshalb kann ich beispielsweise nicht nachvollziehen, wie Menschen konservativ sein können, weil um konservativ zu sein, muss man ja irgendwie nostalgische Gefühle entwickeln. Mhm. Das geht mir sowas von ab. Ja, aber bist du zum Beispiel fern deiner Eltern? Ich bin beispielsweise, ja, bin ich. Ja, aber vermisst du die dann nicht? Nein, überhaupt okay. Nicht. Ich habe tatsächlich auch, es ist so weit, dass meine Mutter manchmal schreibt, ob ich überhaupt noch lebe, weil ich mich so selten melde. Ich bin so ein klassischer Mensch, wenn ich mich nie melde, dann geht's mir gut. Dann ist alles in Ordnung und ich habe nicht so ständig das Bedürfnis, mich mitzuteilen, wie mein Tag so war und was mir gerade so passiert ist. Dementsprechend bin ich, glaube ich, ein sehr schlechter Sohn und werde auch irgendwann enterbt. Wegen dieser Eigenschaften. Das ist das Tragische, wenn man nicht Einzelkind ist, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, meine Großeltern leben ja alle auch nicht mehr. Und aber so der Traum. Aber vermissen tust du sie nicht. Also quasi, nee, das war tatsächlich, dass sie weg waren. Das war irgendwie so eine Woche lang irgendwie ganz schlimm und mit der Situation musste ich umgehen. Aber dann war das auch einfach tatsächlich ja, okay. Ist jetzt halt so, Ex-Freunde sowieso nicht, gut, dass die weg sind. Ja gut, je nachdem, wie der Trennungsprozess lief, wenn du meistens der bist, der gerannt ist, dann ist weg hier. Oh Gott, ja, genau, bleib mir bloß vorm Leibe. Nee, keine Ahnung, vielleicht geht mir da was ab, aber... ja, den Kater, haben wir jetzt geklärt. Ja, genau, aber Menschen vermissen so dauerhaft... ehemalige Mitbewohnerinnen? Manchmal so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Weißt du, da denke ich mir, okay, es war eine coole Zeit, aber wir müssen ja irgendwie auch mal mit unserem Leben vorankommen. Und bei meiner letzten Mitbewohnerin, mit der ich dann ja knapp 3 Jahre zusammen gewohnt habe, und das sehr intensiv war, aber sie hat halt eine Entscheidung getroffen, dass sie jetzt im Leben weiterzieht und das ist okay. Ja, vermissen heißt ja auch nicht immer zwingend haben wollen, sondern tatsächlich in dem Augenblick manchmal vermissen. Deswegen frage ich mal. Ja, nee. Das so war für mich eine Frage, wo ich mir dachte, okay, was vermisst man denn gerade eigentlich wirklich? So auch nicht so stellenweise, weil ich ja einen neuen Mitbewohner habe, auf den ich mich dann irgendwie einstellen muss und der dann irgendwie anders ist, aber das ist dann auch cool und anders cool oder zumindest in Ordnung. Ich glaube, das Leben bietet zu viele Möglichkeiten, als dass man auf Dauer Sachen vermissen sollte. Mhm, okay. Dann vermisse ich jetzt die nächste Frage. Ja. Was war früher eigentlich besser? Boah, jetzt. Was war früher eigentlich besser? Ja, alles besser. Der Nostalgiker, er vermisst alles, was früher war. Nein, lass mal überlegen. Ich glaube, die früher war nichts besser und alles war besser. Das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Lass mal überlegen. Also, gehen wir es doch mal von vorne nach hinten durch. Essen war früher eine tolle Sache, weil es kam, ohne dass man es machen musste, auf dem Tisch. Okay. Dementsprechend, nee, Quatsch, das ist Bullshit. Du kannst ja heute essen gehen. Also, das ist durch. Und es gibt gutes Essen heute auch noch immer. Und es gibt Mütter, die nicht kochen können. Hallo Mama, ich hab dich trotzdem lieb. Und Videospiele waren früher auch nicht besser. Auch wenn sie herausfordernder waren, aber du musstest früher die Anleitung einfach lesen. Ja. Was natürlich früher besser war die Tatsache, dass du nicht arbeiten gehen musstest, sondern einfach Freizeit hattest, wenn du ein Schüler warst. Ja, aber so, du musstest ja zur Schule gehen. Ja, aber das war ja wurscht, weil Schule war nicht so anstrengend wie jetzt arbeiten gehen stetig. Also wenn du quasi den Zustand Schule nicht als Prozess vorwärts nimmst, sondern als Statusmoment nimmst, also quasi du gehst in die Schule und hast einen Tag und es spielt ja keine Rolle, was du an diesem Tag machst. Wenn du aber arbeiten gehst, dann hast du quasi 8 Stunden, in denen du 8 Stunden Leistung irgendwie hinbekommen solltest. Was hast du für eine schreckliche Arbeitsstelle? Und am Ende des Tages, nein, aber es geht ja quasi vorwärts und und du musst 8 Stunden arbeiten. In der Schule hast du aber quasi 6 Stunden oder 8 Stunden da gesessen und hast dir einfach nur Input geholt. Ja. Okay. So, keine Ahnung, während im Studium hast du dir Vorlesungen gegönnt und hast dir Bildung gegeben und ja. Das vielleicht, also wenn man so sieht, nicht arbeiten zu müssen, sondern in die Schule gehen zu dürfen, quasi, das war vielleicht, aber selbst das war nicht besser, weil in der Schule warst du mit Arschlöchern und Kackbratzen in ein Zimmer eingesperrt, heute habe ich ein Einzelbüro, habe ich meine Ruhe, Und du musstest dich mit Menschen auseinandersetzen, die du nicht, die dir nicht unbedingt das Beste wollten, Lehrer. Ja. Dementsprechend, da könnte man wieder dagegen argumentieren, dass ja, also ich glaube, Studium war schon geil. Ich glaube, aber das war ja früher nicht besser. Also es ist ja nicht, es ist ein menschlicher Zustand, was einfach mehr war. Wobei, dann musst du bis halt jobben gegangen während dem Studium. Mhm. Wobei das auch legerer war. Weil du bist halt jobben gegangen und hast aber einen Beruf gehabt oder einen Job gehabt, der einfach nur deinen Lebensunterhalt ja ein bisschen richtig finanziert. Du hattest ja irgendwie auch so ein bisschen die Wahl, was du jetzt konkret machen willst. Irgendwas, worauf du Lust hattest, hast du im Zweifelsfall gefunden, oder? Ja, ja, in der Regel schon. Ja gut, dann, was haben wir noch? Waren Bücher früher besser? War Musik früher besser? Das ist doch der Klassiker. Dass die Musik früher besser war und dass es seit den Beatles keine einschneidende Verbesserung der Musik hat, gegeben hat. Nee, ich glaube, wenn du heute anfängst, also ich bin ja mit den Fantis aufgewachsen. So. Ja. So 1990 fing, 1994. Fing so das Fanti-Ding an, das ist 1996, mein Freund. Das war Jan von Fettes Brot. Ja, ich wollte ihn dir auch nur zum Fraß vorwerfen, damit du ihn korrigieren kannst. Ja, nee, es war, also. Und wenn du dir heute die Fantis anhörst, die sind auch erwachsen geworden, die sind auch irgendwie. Ich glaube, die neuen Alben sind auch nicht so das, wo ich sag, boah, geil. Wobei du dann wieder sehen musst, Musiker machen nach und nach verschiedene Alben in verschiedene Richtungen. Da kann mal was dabei sein, was gut ist, und mal was dabei sein, was nicht so gut ist. Ja, man kann ja nach den Fantis dann vielleicht noch eine andere Band finden. Die ja, man hat ja eh mehrere Bands, aber es geht ja darum, war die Musik von denen besser früher oder nicht? Okay. Und deswegen, nee, war sie natürlich nicht. War die. Ja, ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen aus ganz Deutschland, so, keine Ahnung, Advanced Chemistry, Anarchist Academy, dieses ganze linke Material, dann massive Töne logischerweise, das ganze Stuttgarter Zeug. War das besser als es heute? Nee, was nicht. Mhm. War anders. Dann, wenn du heute irgendwie eine Band entdeckst und für dich entdeckst und dich für die begeistert ist, die also die neu ist, dann ist die auch nochmal was anderes. Ich meine, ich habe ja selbst mal irgendwann ein Album in die Welt geschmissen. Und da muss man dazu sagen, wenn du ein Album produzierst, dann hast du alles, was du bis zu diesem ersten Album produziert hast, und alles, was du auf dieses erste Album packst, ist alles quasi Genese aus dem, was du davor hattest. Keine Ahnung, wenn du mit 25 ein Album produzierst, hast du 25 Jahre Lebenserfahrung. Und 25 Jahre ja. Stories, über die du erzählen kannst. Selbst wenn's, selbst wenn du von 15 bis 25 nur die Stories erzählst oder so was. Ja. Oder keine Ahnung, von 18 bis 25, dann hast du 7 Jahre Story. Wenn du dann und das ist ja auch im Jahr drauf oder im Jahr drauf ein Album raushaust, dann hast du auf einmal nur noch 2 Jahre. Ja. Und genau, und es ist ja auch musikalische Entwicklung. Du fängst ja, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, wenn du dein erstes Album machst, dann hast du irgendwie da auch irgendwie Lieder drin, deren Grundlage, deren textliche und melodische Grundlage vielleicht auch schon vor ein paar Jahren geschehen ist. Ja, Inspiration halt. Ich sag ja, wenn du ein Album produzierst oder wenn du irgendwas produzierst, dann wenn du deinen ersten Roman schreibst, dann hast du da die geilsten Ideen der letzten Jahre drin. Wahrscheinlich. Wenn sie reingepasst haben. Mhm. Wenn du dann aber wenn dann bei einer kommt und sagt, hier, baller mal deinen zweiten Roman raus, dann musst du halt hingehen und sagen, ja, und dann wird aus Arbeit doppelt Arbeit. Ja. Weil Schreiben ist Arbeit, aber wenn du dann nochmal ultra kreativ sein sollst, noch mehr Arbeit dazu liefern sollst, dann gut, also Musik war auch früher nicht besser. War halt anders. Die ganze Kulturgüter waren früher. Ja, Strukturen waren vielleicht früher anders. Und natürlich die Tatsache, aber auch da bin ich jetzt draußen. Also ich meine, früher ist man halt einfach zu einem Kumpel gegangen, hat da geklingelt und gesagt, hey, kommst du raus, lass uns was unternehmen. Keine Ahnung, kicken oder was weiß ich. Ich glaube, heutzutage Jugendliche haben es halt anders, aber keine Ahnung, ich bin kein Jugendlicher mehr, steckt da nicht drin. Dementsprechend kann ich es nicht beurteilen. Ich kann es natürlich von der Ferne beurteilen. Du kannst es verurteilen. Ich kann es verurteilen. Ich kann sagen, nee, das ist ja nicht mehr so toll. Ansonsten, was ist denn heute? Was war denn früher besser? Ja, gut, die Sozialgesetzgebung, und Solidarität. Hallo SPD, ihr wählt doch die Tage euren Vorsitzenden. Nehmt doch mal einen Sozialdemokraten. Mir sagt ihr die Tage jetzt. Die haben keinen mehr. Die haben da einen gesucht, die haben, glaube ich, sogar eine Detektei eingeschaltet, aber die haben keinen Sozialdemokraten. Ja, die Tage haben sie gesagt, sie sind stolz darauf, dass sie diese Grundrente eingeführt haben. Die haben sie doch erst heute eingeführt. Ja, ja. Wir reden in der Zukunft von... Ne? Ach so, das ja. Musst du mir doch sagen. Wir sind hier nicht live. Verdammt nochmal. Nein, also vor Tagen hörte ich tatsächlich dann diesen Satz, dass man stolz sei, nun eine Grundrente geschaffen zu haben. Und ich dachte mir nur so, nein, eigentlich solltet ihr euch schämen, dass sowas wie eine Grundrente überhaupt nötig ist. Ja, genau. Also, vor allen Dingen, wenn man einen Mindestlohn einführt und den dann so niedrig ansetzt, dass der für die Rente nicht reicht. Also auch grundsätzlich, Grundrente bräuchtest du nicht, wenn du faire Löhne hättest und ein vernünftiges Sozialsystem. Aber hey, wir sind stolz darauf, dass wir Sozialdemokraten das eingeführt haben. Ja, naja. Gut, die Sozialdemokraten waren so besser. Jetzt wissen wir endlich, was die Leute meinen mit früher war alles besser. Ja, so 1848 waren die Sozialdemokraten noch besser. Da gab es die Sozialdemokraten noch nicht. Ich will dich da nicht enttäuschen, aber ich glaube 1869, aber da will ich auch die Hand nicht für ins Feuer legen. Ich sag ja, 1848 waren die Sozialdemokraten noch besser. Ja. Da waren sie nämlich noch... Da waren sie noch Marxisten. Ja, eben. Oh Gott. So... da kommen wir nämlich genau zu der perfekten Frage. Was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten müsstest? Wenn ich nicht arbeiten müsste... Da stinkt's nach Katzenfutter, das ist krass, ey. Ich glaube, das ist das Abendessen vom Mitbewohner. Ach so, okay. Der hat zumindest in der Küche gekocht. Also es könnte natürlich sein, dass er Moritz eine Dose geklaut hat, aber wir können ihn gleich fragen. Und wenn es wirklich Katzenfutter ist, dann laden wir ihn mal als Katzenfutter-Konnoisseur als Interviewpartner ein. Oh Gott. Die besten Rezepte mit Katzenfutter. Eieiei. Ich vermisse jetzt übrigens auch keinen Kater mehr. Ja, was würdest du tun? Was würde ich tun, wenn ich nicht arbeiten müsste? Ja, also wenn du nicht arbeiten müsstest, wenn du quasi... Wenn es einfach nicht nötig wäre. Ich würde arbeiten. Warum? Weil ich eine Beschäftigung brauche den lieben langen Tag. Ich habe Spaß dran zu arbeiten. Ich habe Spaß dran, Dinge umzusetzen. Ich hätte noch mehr Spaß dran, den Scheiß zu machen, den ich mache, wenn ich weniger Erfolgsdruck dahinter hätte. Okay, lieber Zeilenende-Chef, jetzt schalten Sie mal ab. Nein, jetzt ernsthaft, was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten müsstest? Also wenn Arbeiten gar kein Thema wäre, sprich, wenn Arbeiten nicht das wäre, was irgendwie für Lebensunterhalt und was weiß ich, was zählen würde. Ich würde trotzdem arbeiten. Vielleicht würde ich sagen, irgendwann sagen, dass ich irgendwas gesellschaftlich Sinnvolles machen würde. Marketing ist gesellschaftlich relevant und sinnvoll, oder? Das rede ich mir jeden Morgen vorm Spiegel ein, dass die Menschheit Werbung braucht. Eine Betätigung, die den Tag sinnvoll gestaltet. Denken wir uns ein alternatives Gesellschaftssystem oder würde ich mich im bestehenden System einfach bewegen und wäre von allen Zwängen befreit? Müssten alle nicht mehr arbeiten? Das weiß ich nicht. Es geht ja einfach nur darum, was würdest du machen. Also wenn du quasi morgens nicht aufstehen müsstest ins Büro und da arbeiten, um dann wieder zurückzufahren, wenn dieser Teil einfach als Muss rausfallen würde, was würdest du tun? Weil du könntest dann quasi von zu Hause aus arbeiten, wäre ja eine Möglichkeit. Du könntest irgendwas Kreatives tun, du könntest irgendwelche Projektierung machen oder. Ja, ich würde tatsächlich trotzdem, also ich würde nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, aber 30, in 20 kriege ich nichts gebacken. Ja, sinnvoll betätigen ist schon logisch, aber wie gesagt, wenn du nicht arbeiten müsstest, also wenn du nicht Arbeit als notwendiges Übel hättest. Ich betrachte Arbeit als wesentlichen Teil meines Lebens, über den ich ein Stück weit mich auch definiere und über den ich mein der Teil meiner Persönlichkeit ist durchaus und über das ich Selbstwert generiere, weil das was ist, wo ich richtig gut drin bin. Okay. Deshalb würde ich das weitermachen und selbst wenn ich mich entscheiden sollte, dass ich irgendwie was anderes arbeiten wollte, es wäre auf jeden Fall wieder irgendwas, wo eine gewisse Kreativität eine Rolle spielt und es wäre definitiv wieder irgendwas, wo ich im Team arbeiten könnte, wo ich dann tatsächlich hinfahren würde, um mit Menschen gemeinsam Zeit zu verbringen und gemeinsam Ideen zu entwickeln und sie umzusetzen. Ich habe nämlich tatsächlich die Erfahrung gemacht. Ich meine, ich kenne Menschen, die sich ins Homeoffice flüchten, wenn sie irgendwie kreativ sein wollen oder so. Mhm. Bei mir ist es so, hin und wieder habe ich die Gelegenheit oder meistens ist es so, wenn ich ins Homeoffice gehe, dass ich irgendwie, dass ich noch einen halben Tag irgendwo hinreisen muss und sich damit die Fahrt zur Arbeitsstelle nicht lohnt, weil ich im Umland von Stuttgart arbeite, aber in Stuttgart selber lebe. Ich nehme mir ins Homeoffice keine kreativen Aufgaben mit, weil ich das nicht hinbekomme, wenn ich hier allein bin. Ich kriege keine witzigen Ideen für Texte abgeliefert. Ich nehme mir dann irgendwelche Tabellen mit. Das ist, ich brauche Menschen um mich rum, wenn ich kreativ sein soll. Deshalb, keine Ahnung, ansonsten würde ich wahrscheinlich viel lesen. Noch mehr Podcasts hören. mein Netflix-Account leer gucken. Ich glaube, es wird sich gar nicht so viel ändern im Unterschied zu. Würdest du bloggen zum Beispiel? Oder einen privaten eigenen Podcast starten? Ja, ich glaube noch mal hinsetzen und bloggen. Ich würde mir ein Herzensthema suchen. Ich meine, ich habe ja über mich gebloggt. Das war ja nicht so, dass ich ein Herzensthema gehabt hätte, worüber ich gebloggt hätte. Ich würde mir sicherlich wieder ein Thema suchen und da irgendwie ein Format drüber machen, ob Podcast oder Blog sei dahergestellt. Ich würde wahrscheinlich auch eher schauen, ob es nicht irgendwas gibt, wo ich mich zivilgesellschaftlich engagieren könnte. Das wäre eher was. Du könntest der letzte Sozialdemokrat werden. Ich könnte da einzige Sozialdemokrat. Nein, eine Kommilitonin von mir hat immer gesagt, du bist auch der letzte traurige Liberale auf der Welt. Ich würde wahrscheinlich also in die FDP eintreten und der letzte Liberale werden. Den gibt's ja noch. Ich würde vorher Frau Lothar-Schnarrenberger noch umbringen, dann wäre ich nämlich der Letzte. Und dann bei Gerhard Baum der ist mittlerweile so alt, dass ich nicht garantieren kann, dass der noch lebt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. deshalb. Und dieses H&M-Model ist halt kein Liberaler. Nee. Also Gesellschaft. Also nach Etikett schon. Steht auf dem Etikett. Aber bei H&M steht da auch häufiger M drauf und dann passt es mir trotzdem nicht. Und in Österreich heißen die Liberalen ja schon das, so wie sie es in Deutschland sind. Ja, Neo. Neo. Die Österreicher sind halt ehrlich. Die sind ehrlich, ja. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob es politisch ist oder ob es irgendwie was Zivilgesellschaftliches ist. So, keine Ahnung, hallo AIDS-Hilfe, könnt ihr Hilfe brauchen? Ja, oder im Altenheim. Ja, oder im Altersheim oder, keine Ahnung, jungen Schwulen beim Coming-out helfen, keine Ahnung, es wird sich was finden. Ich würde mich jedenfalls irgendwie betätigen. Würdest du ihnen helfen, Poster zu malen? Gay and proud. Ja, so ja. Ist heutzutage kannst du ja gar keinen Coming-out mehr haben. Du hast, Weil alles ist schwul. Also Liebe ist schwul. Moritz, das ist mein Pullover, lass das. Weil alles ist ja schwul, laut Plakaten zurzeit auf überall. Nur Dating ist schwul. Nee, Dating ist schwul, Liebe ist schwul, Romantik ist schwul, alles ist schwul. Achso, stehen da tatsächlich. Ich habe es zur Kenntnis genommen, ich habe vorher schon gesehen, dass es diese Serie gibt. Live Features. Ich habe vorher gesehen, dass es diese Serie gibt. Nein. Das ist eine Sendung. Sendung, ja. Jetzt verwässer mir. Du hast so viele Coming-outs im Leben. Gar keine Witze drüber. Gut. Hau deine nächste Frage noch raus. Die letzte. Meine letzte. Das passt sogar eigentlich ein bisschen. Wie wirst du deine Rente verbringen? Ich habe mir da jetzt schon überlegt, so ein Kissen, ein Fenster. Und dann einfach Falschparke aufschreiben. Es ist so. Keine Ahnung, Autofahrer sind ja eh das Hinterletzte. Ja. Und ich laufe hier jeden Morgen auf Arbeit. Zwischen Straßenbahn und auch Arbeit laufe ich tatsächlich ein paar Steffeles runter und oberhalb dieses Steffeles ist ein Parkverbotseck. Und ich habe jeden Morgen immer das Feeling, ich könnte nochmal Zettelpuppe werden. Also so Controlletti. Ja. Und das könnte ich mir so als Rentner nochmal vorstellen. So, keine Ahnung. Super. Einfach mit einem Block durch die Gegend und Knipschen aufschreiben. Weil bis ich in Rente gehe, gibt es immer noch Menschen, die falsch parken. Und damit kann man sich sicherlich noch was nebenbei verdienen. Und da brauchst du ja auch keine Grundrente. Ehrlich, ja. Bist du Aufstocker. Ich glaube, ich würde mein Lebensabend damit verbringen, noch mein Pile of Shame wegzudaddeln. Mit der Liebsten noch ein bisschen die Welt bereisen, je nachdem, wie es die Kohle und der Körper hergibt. Mhm. Und dann vielleicht doch nochmal den großen deutschen Roman retten. Ach, die Buddenbrooks nach Stuttgart verpflanzen. Nö, nee, tatsächlich was Gutes schreiben. Also, ah. Mal endlich einen guten deutschen Roman. Entbinden. Lass das nicht Juli C. hören. Ja, ich glaube, die würde ich nicht als die gute deutsche Autorin, die schreibt halt, ja, aber nicht, also, das ist kein Sittengemälde oder so. Unterleuten? Nee, das habe ich nicht gelesen. Hm, mach mal. Also, es ist zumindest Sittengemälde der Brandenburger. Der Brandenburger ist nicht Deutsch. Ich habe die Tage jetzt. Der Land, du weißt, dass der Markgraf von Brandenburg dann irgendwann mal König von Preußen geworden ist. Also Deutscher geht nicht. Ja, ich. Das ist Preußen. Mein Preußen. Nee, ja. Preußen ist ja nicht Deutschland. Preußen ist ja nicht Deutschland. Ja, Preußen ist ja nur so eine Armee, die sich einen Staat gehalten hat. Irgendwo musste die Armee herumstehen. Also, Preußen ist kein Land. Ja. Bevor du jetzt noch abschweifst, die Frage, die uns alle brennend interessiert, mit dem Kissen. Im Feinripp oder im Trainingsanzug? Ja, ich bin da eher der sportliche Typ. Im Kapuzenpulli. Okay. Im Kapuzenpulli, ja, Hoodie ist ja heute. Der Renner von morgen trägt Hoodie. Ja, klar. Geiler Scheiß. Ich hab die Tage jetzt auch die eine Story gehabt, und zwar hieß es, ja, wir besuchen Menschen und man muss irgendwas IT-mäßiges auch machen. Dann sag ich, dann muss ich ein Hoodie anziehen. Nein, das glauben die ja, sie müssen was zahlen. Ah, ja, okay, dann trage ich kein Hoodie. Schön. Ganz wichtig übrigens, Hoodie ist nur, wenn du was IT-mäßiges machst, wenn du die Sonnenbrille aufsetzt, dazu noch, dann ist es Hacken. Aber auch nur böses Hacken. Also Hoodie normal ist Computergedöns machen, Hoodie und Mütze auf ist Hacken. Und Hoodie, Mütze auf, also Kapuze auf und Sonnenbrille ist böses Hacken. Böses Hacken. Also schlechtes Hacken. Leute, kaputt hacken. Ja, wenn ich weiß, wenn das Hacken nicht halal ist. Genau, wenn das Hacken nicht halal ist. So, ja, jetzt haben wir uns alle ein bisschen besser kennengelernt. Wenn ihr diese Fragen bitte jetzt auch chronologisch in richtiger Reihenfolge alle 14 bitte beantworten würdet, wäre das schön. Ja, genau. Wir machen einfach unsere nächste Folge, wo wir uns unsere Fragen selber beantworten. Haben wir schon wieder Content generiert. Ja, unsere Fragen? Ja, wir müssen ja jetzt unsere Fragen noch selber beantworten. Das wird einfach die nächste Folge. Achso, du meinst die nächste reguläre? Ja, ja. Nee, da machen wir was Sinnvolles. und die nächste kurze müssen wir uns auch mal überlegen, was wir da noch Schönes machen. Okay. Ja, wir könnten ja über, keine Ahnung, Social Media als Urlaubsphänomen reden oder sowas. Okay. Oder wir lassen es sein Und schweifen gnadenlos ab. Oder wir machen was Schönes. Ah ja. Oh. Das überlegen wir uns mal. Nein, Geheimnis, die nächste Folge wäre eigentlich schon in trockenen Tüchern. Wir überlegen uns noch, ob wir sie veröffentlichen oder nicht. Wir haben jetzt er hat übrigens in der Aufnahme für diese kurze Folge abgestritten, dass wir sie nicht veröffentlichen werden. Ja, wir warten mal ab. In diesem Sinne, folgt uns auf Facebook, Insta, Twitter und sonstigem. Die Katze hat die Maus gefangen. Tja. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Vielleicht kommen wir tatsächlich sogar mal auf den Trichter, bei Insta noch ein bisschen mehr zu machen. Die nächste kurze wird nochmal eine kurze und die kurze danach wird vermutlich eine Review werden wieder mal. Also wir werden auch mal... Die Katze hat ein Überraschungsei gefunden. Juhu. Ach, da freut sich Steffi, wenn wir jetzt über die Umgebung reden. Alle anderen sagen jetzt, ah, scheiße, Drecks-Podcast. Schon wieder Katzen-Content. Schon unnötiger Content nebenbei, aber die Katze hat Spaß. Ja. Komm mal her, Katze. Genau, oh Gott. Der Aushilfs-Jedi bespaßt jetzt meine Katze. Wie soll das... wie gut, dass ich nie Kinder haben werde, die er bespaßen will. So. Ja, jetzt steht die Katze doof da und weiß nicht, was sie tun soll. Das sagt man, meine Katzen sind intelligenter als Hunde. Jo, also das war jetzt nochmal interaktiver Content für euch, liebe Zuhörer. Folgt uns auf Insta, Facebook, Twitter und... schreibt uns Reviews. Schreibt uns Reviews, geht auf iTunes und schreibt was Nettes. Geht auf alle möglichen anderen Portale, schreibt was Nettes, so podcaster.de und sowas. Ja, genau. Genau, und ansonsten seid nett zu euren Mitmenschen. Genau. Seid keine Arschlöcher. Und falls ihr eine Couch habt, haut raus. Wenn sie aus Stuttgart ist, dann kommen wir auf eure Couch oder in eure Küche oder was weiß ich was. Ab jetzt ist wieder Gartensaison beendet. Genau. In diesem Sinne, ja, macht's gut. Tschüss.